Seiner Majestät, meinem allergnädigsten Kaiser, König und Herrn, haben weite Kreise des deutschen Volkes Anteil genommen an meinem 70-jährigen Geburtstag. Der Tag ist dadurch für mich zu einem Festtage geworden, dessen herrliche Eindrücke bis an mein Lebensende fest in meinem Herzen haften werden. Meinen tief empfundenen Dank kann ich nur auf diesem Wege aussprechen. Durch all die ungezählten Beweise freundlicher Anteilnahme zieht sich gemeinsam der Ausdruck des Vertrauens, dass ich, wie bisher, mein ganzes Denken und Handeln als freier Diener meines kaiserlichen und königlichen Herrn für das Wohl des Vaterlandes einsetzen werde. Diesem allseitigen Vertrauen entnehme ich die Berechtigung zu einer Bitte. Wir haben dem übermächtigen Ansturm unserer Gegner mit Gottes Hilfe durch deutsche Kraft widerstanden, weil wir einig waren, weil jeder freudig alles gab. So muss es bleiben bis zum Letzten. Nun danket alle Gott auf Blut der Wahlstadt. Sorget nicht, was nach dem Kriege werden soll. Das bringt nur Missmut in unsere Reihen und stärkt die Hoffnungen der Feinde. Vertrauet, dass Deutschland erreichen wird, was es braucht, um für alle Zeit gesichert dazustehen. Vertrauet, dass der deutschen Eiche Luft und Licht geschaffen werden wird zu freier Entfaltung. Die Mustern gestrafft, die Nerven gespannt, das Auge geradeaus. Wir sehen das Ziel vor uns. Ein Deutschland hoch in Ehren, frei und groß. Gott wird auch weiter mit uns sein.